Deutschland, das gute Land, Deutschland, komm ins Final. Deutschland, das gute Land, Deutschland, hol das Pokal. Ich bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Kontrabanda 91.4 FM. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland, 91.4 FM bei Kontrabanda. Von 10 bis 12 Uhr direkt hier aus dem Herzen Barcelonas. Informationen und Unterhaltung, Hintergründe und jede Menge Musik. Niemandsland ist ein Programm für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir von Kontrabanda sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 11. Juni 2016. Herzlich willkommen. Bienvenidas und bienvenidos. Welcome. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskertz. Zur Fußball-Europameisterschaft verlese ich einen kleinen Text zu Beginn dieses Programmes. Thema verbotenes Spiel. Es geht um den Feldverweis bzw. den Platzverweis von Manfred Hausmann. Der Feldverweis ist nicht nur eine sehr harte, sondern überhaupt die härteste Strafe, die sich denken lässt. Sieht man sich nach einer Entsprechung in der sonstigen Welt um, dann muss man schon, es hilft nichts, die Todesstrafe heranziehen. Für die Lebensdauer des Spiels ist der vom Platz gewiesene doch sozusagen tot. Wir nähern uns jetzt einem schwierigen und unheimlichen Problemkreis. Ein wichtiges, nicht selten sogar das wichtigste Glied wird aus dem lebensatmenden Mannschaftsorganismus herausgerissen. So betrachtet ist der Feldverweis sogar noch härter als die Todesstrafe. Relativ natürlich. Man sollte sogar meinen, es gäbe kein Vergehen, das eine so erschreckende Strafe rechtfertigen könne. Alle Beweismittel, die für und gegen die Todesstrafe ins Treffen geführt werden, lassen sich denn auch mutatis mutandis für und gegen den Feldverweis verwenden. Aber die Regel kennt keine Sentimentalität. Sie lehnt jede Diskussion ab. Ihre Haltung ist eindeutig und unbeirrbar. Ein Feldverweis kann nicht widerrufen werden. Es gibt keine Begnadigung. Tod ist tot, verwiesen ist verwiesen. Der Abscheu der Regel vor jeder gewollten Rohheit, die ja das Ende des Spiels als Spiel bedeutet, hier und bei anderen Gelegenheiten, kommt aus solchen Tiefen und ist so entschieden, dass sie keinen Augenblick zögert, den Rohling sozusagen auszumerzen. Wer versucht, das Spiel zu töten, soll selbst getötet werden. Das heißt, aus dem Lebens- und Ordnungsbereich des Spiels entfernt werden. Letztlich geht es dabei um eine Frage, die schon in den anfänglichen Zeiten die Menschen bewegt hat. Auch die Menschen der Bibel übrigens. Und die nur vom Kultischen her beantwortet werden kann. Um die uralte und unheilige Frage der Austilgung des Frevlers aus der Mitte. Ihr noch weiter nachzusinnen, ist hier nicht der Ort und nicht das Ziel. Das war ein Text von Manfred Hausmann, Doppelpass und Abseitsfalle, ein Fußballlesebuch, erschienen bei Reklam. Noch ein Zitat eines prominenten Fußballers, einer Legende sozusagen. Er hat einmal gesagt: Ich habe zwei Platzverweise als Profi erhalten. Und einen in der A-Jugend wegen Schiedsrichterbeleidigung. Der Schiedsrichter zu mir: Ich verwarne Ihnen, darauf ich danke Sie. Willi Lippens, links außen. Tausend gute Gründe von den Toten Hosen, die habe ich nicht jetzt einfach so auf den Plattenteller geworfen, sondern aus einem guten Grund und mit einem klein bisschen schlechtem Gewissen. Denn wir müssen noch einen Nachruf nachtragen, den Nachruf auf Wolfgang Wölli Rode. Die meisten kannten ihn nur unter dem Namen Wölli, als dieser war er 14 Jahre lang Schlagzeuger der Toten Hosen. Es waren die prägenden Jahre von 1986 bis 2000, in denen die Band von einer Punk-Chaos-Truppe zur erfolgreichsten deutschen Rockband wurde. Zum Etikett Chaos-Truppe hatte Wölli bereitwillig seinen Teil beigetragen. Ihm mussten schon mal die Schlagzeugstöcke mit Klebeband an die Handgelenke geklebt werden, wenn er sie nach einem Gelage nicht mehr halten konnte. Dass er es trotzdem versuchte, entsprach seiner Haltung gegenüber dem Leben. Mit seinem Kämpferherz und seiner Wärme hat er die Band geprägt. Im Jahr 2000 beendete ein Autounfall seine Karriere bei den Toten Hosen, denen er dennoch verbunden blieb. Wolfgang Rode starb am 25. April in Meerbusch bei Düsseldorf an Krebs. Farewell, da irgendwo in den ewigen Rockjagdgründen, Wölli Rode. Niemandsland hat eine Trauerfahne aufgehängt und die offizielle Niemandslandfahne hängt auf Halbmast. Noch ein Lied von den Toten Hosen und danach gibt's ein bisschen Rockgeschichte. Du hast mich noch nicht erkannt, obwohl ich vor dir stehe. Ich möchte mit dir reden, doch irgendwie kann ich's nicht. Ich hab dich lang nicht mehr gesehen, guck jetzt in dein Gesicht. Ich suche einen alten Freund, doch ich entdecke ihn. Versuch dich zu erinnern, wir haben so viel erlebt. Es ist, als wäre das alles nie geschehen. Nichts ist mehr Liebe, alles aufgelöscht. All die ganzen Jahre. Ob es dir wohl auch so geht, dass mich nicht mehr verstehst. Es ist, als wäre das alles nie geschehen. Nichts ist mehr Liebe, alles ausgelöscht. All die ganzen Jahre. Wo ist der Funke, der uns verbunden hat? Es gibt nichts, das uns trennt, habe ich immer gedacht. Haben wir uns wirklich jemals die Freundschaft geschworen? Wenn es einen Grund gab, wir haben ihn verloren.

Regel Nummer 10. Wie ein Tor erzielt wird. Da heißt es ganz offiziell im Fußballregelbuch: Soweit diese Regeln nichts anderes bestimmen, ist ein Tor erzielt, wenn der Ball die Torlinie zwischen den Torpfosten und unter der Querlatte vollständig überquert hat, ohne dabei von einem Spieler der angreifenden Mannschaft absichtlich mit der Hand oder mit der Hand angehalten bzw. geworfen, getragen oder gestoßen worden zu sein, ausgenommen vom Torwart, der sich innerhalb seines eigenen Strafraums befindet. Die Mannschaft, die während des Spiels die meisten Tore erzielt, hat gewonnen. Wenn keine Tore erzielt worden sind oder wenn jede Mannschaft die gleiche Anzahl von Toren erzielt hat, gilt das Spiel als unentschieden. Ein Zitat von Peter Handke, Dichter. Das Ziel bilden die Tore, genauer gesagt der Raum hinter der Grenzlinie, bei deren Überschreitung durch den Ball mit seinem ganzen Volumen das Tor erzielt ist. Jürgen Sundermann, Trainer, hat einmal gesagt, vorne fallen die Tore. Ja, Tor! Und Tor! Tor! Da! Da! Ja, wie immer ist es natürlich sehr schön, solche Regeln zu haben, wie zum Beispiel, wenn der Ball in vollem Umfang die Torlinie überschreitet und so. Die schöne Theorie, aber die brutale Realität ist natürlich eine andere. Ein Tor ist dann, wenn der Schiedsrichter pfeift und sagt, das war ein Tor. Ja? So werden wir immer wieder auf die Realität zurückgestoßen. Der Schiedsrichter hat natürlich das letzte Wort. Man nennt ihn ja nicht umsonst den Unparteiischen. Ja, guten Morgen, Werner. Wie geht's denn so? Guten Morgen. Es geht ganz gut. Ich freue mich, dass du heute schon angefangen hast, bevor ich gekommen bin, weil ich habe mir überlegt, sollen wir überhaupt Radio machen heute, weil gibt's wirklich was Neues? Und man kann alles, was passiert, zusammenfassen in einem Satz. Es wird immer mehr von allem. Wollen so ganz richtig ist es auch nicht. Es wird auch immer weniger von allem gleichzeitig. Ne? Also immer mehr Dummheiten, die gesagt werden hier im Wahlkampf in Spanien, immer mehr Reichtum auf der Welt und noch mehr seit Beginn der Krise. Nur kommt es eben unten nicht an. Also auf der einen Seite immer mehr und auf der anderen Seite immer weniger. Aber man, gut, darüber können wir ja dann sprechen. Oder wir lassen die Sendung eben ausfallen und sagen, geht sowieso immer alles weiter, wie es ist, verschärft sich. Ja, mit die Sendung ausfallen, da musst du für dich alleine sprechen. Hier gibt's jeden Samstag eine Sendung. Außerdem haben wir einen riesigen Trost bei allem, was so auf der Welt passiert. Ein Leben ohne Fußball ist möglich. Aber es wäre sinnlos. Max Merkel übrigens, auch ein Fußballphilosoph, hat einmal gesagt, das Geheimnis der Anziehungskraft dieses Spieles liegt im Schuss aufs Tor. Es ist wie bei der Liebe. Was vorher ist, kann auch sehr schön sein, aber es ist nur Händchen halten. Der Ball muss hinein. So, ich glaube, Werner, wenn alles gesagt ist, kannst du die Sendung beschließen. Ich mache hier weiter. Ja, gut, schwätzen wir einfach weiter. Also dieses Torgeschrei konnte man gestern Abend hören. Da wurde also die Europameisterschaft eröffnet, offiziell mit dem Spiel Frankreich-Rumänien. Und dann stand es 1-0 für Frankreich und dann stand es 1-1 bis zur, weiß nicht mehr, 87. Minute. Und dann eben hat es doch geklappt, dann hat der Ball in vollem Umfang und wie die Torlinie überschritten. Ein Bombenschuss aus weiß der Teufel wie viel Metern, 20 wahrscheinlich oder noch mehr. Und jetzt ist alles in Ordnung. Frankreich hat gewonnen und dann ist alles Paletti in Frankreich, dann passiert nichts mehr. Mir ist natürlich der bittere Unterton deines Kommentars nicht entgangen. Wir wissen, in Frankreich ist nicht viel in Ordnung im Moment, zumindest nicht für die um ihre Existenz und um ihr Leben fast schon kämpfenden unteren Klassen, die Arbeiter und Angestellten. Denen soll es jetzt auch ans Eingemachte gehen, nach dem Merkel-Motto: Arbeitszeiten verlängern, Löhne kürzen, Sozialleistungen kürzen. Deutsche Bank, Europäische Bank, Neoliberalismus, die Märkte, die Hedgefonds, alle drücken jetzt auf Frankreich, um Frankreich weich zu kochen und für die Finanzmärkte und die internationalen Investoren wieder attraktiv zu machen, für die Ausbeuter, die sich dann wie die Heuschrecken über das Land hermachen werden, sobald da das Arbeitsrecht ausgehöhlt ist. Ja, also so ein bisschen muss ich die Merkel dann doch in Schutz nehmen. Sie hat es ja nicht erfunden, sondern sie hat nur das weitergeführt, was damals angefangen hat mit der Agenda 2010 mit dem Sozialisten, Sozialdemokraten Gerhard Schröder. Ja. Und dann die letzten Beispiele hatten wir hier in, also Griechenland sowieso gut, darüber brauchen wir jetzt nicht zu reden, aber Spanien eben, ne? Erste Arbeitsmarktreform, noch mit der alten sozialistischen Regierung, mit Zapatero, zweite Arbeitsmarktreform, jetzt unter der jetzigen Regierung, der von Partido Popular. Und die dritte ist auch schon angekündigt, ja, weil Brüssel drückt weiter auf die Regierung hier und wird noch mehr drauf dringen, wenn es dann die neue Regierung gibt. Und das letzte Beispiel jetzt eben in Frankreich. Ne? Also da gibt's jetzt schon seit Wochen Proteste gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik von Hollande, ne? Die Gewerkschaften haben aufgerufen zu Streiks, und zwar teilweise unbefristete Streiks, ne, gegen die Aushöhlung der Tarifverträge. Und es muss, sagen die dann von oben, die Konkurrenzfähigkeit wiederhergestellt werden. Die Wettbewerbsfähigkeit von Frankreich muss gerettet werden und diese Töne eben. Und jetzt hat es also wirklich eine heftige Reaktion gegeben von unten gegen diese Geschichte. Also es ist ganz klar, was passieren würde. Entlassungen werden erleichtert, Lohnniveau wird gesenkt, weg von Flächentarifverträgen und nur noch Haustarifverträge. Und nein, schreit die Regierung, das ist nur eine notwendige Flexibilisierung, wir brauchen mehr Geschmeidigkeit. Und was noch dazu kommt, das ist nicht etwa ein Gesetz, was vom Parlament beschlossen wurde und diskutiert wurde, sondern das wird an der Nationalversammlung vorbei per Dekret verordnet. Und bei diesen Geschichten, also jetzt riesen Widerstand dagegen in der Bevölkerung, und Eisenbahner in erster Linie streiken, das ist die SNCF, also die übrigens zu 100% staatlich ist, ne? Und die jetzt interessanterweise auch eben verantwortlich sind für den öffentlichen Transport. Also jetzt, gerade jetzt mit dieser Europameisterschaft, wo es darum geht, Massen von Leuten durch die Stadt zu transportieren. Ne? Also die sind im Streik seit 31. Mai schon, Dann kommen jetzt die Piloten von Air France dazu. Die beginnen heute ihren Streik. Der geht dann bis Dienstag mindestens. Also dort diese Gesellschaft Air France, die hat nur 17%, hat der Staat davon. Dann Raffinerien, Müllabfuhr. Der Müll beginnt sich zu häufen in Paris, jetzt auch passend zur Europameisterschaft. Ne? Und der Widerstand war eben oder ist immer noch dermaßen groß in der Bevölkerung, dass sich jetzt eben die Gewerkschaften stark fühlen. Ja? Und obwohl die Regierung jetzt, was die Tarifverträge anbelangt, nachgegeben hat, ja, trotzdem ist egal. Also große Streiks in über 90 Städten in letzter Zeit, Blockaden, die wichtigsten Häfen auch. Und jetzt am nächsten Dienstag, also in 3 Tagen, da werden wir dann sehen, das wird dann hoffentlich zu einem Höhepunkt oder zu einem Meilenstein dieser Bewegung, wird es in Paris eine Riesendemonstration geben, eine zentrale, also Leute aus ganz Frankreich und sogar noch Gewerkschaften aus dem Ausland werden dazukommen. Und auch noch, es geht also nicht nur hier um Arbeiter oder Gewerkschaften oder Leute, die im Streik sind, die da hinkommen werden, sondern auch alle studentischen Organisationen haben dazu aufgerufen, also die ganze Bewegung da von Nuit Debout, die werden da auch mitmachen. Und also die letzte Meldung ist jetzt, dass Hollande angekündigt hat, ja, wenn es notwendig wird, die Streikenden mit der Polizei zur Arbeit zu zwingen, dann müssen wir das machen. Also irgendwie muss der Ablauf von der Europameisterschaft garantiert werden. Und das ist die reale Situation und parallel dazu jetzt eben Fußball und Fußball und Fußball, Gefahr von terroristischen Anschlägen. Also in Frankreich ist jetzt gerade zum 3. Mal der Ausnahmezustand verlängert worden. Und für die Zone rund um den Eiffelturm rum, die Fanmeile, da ist ausgelegt für 100.000 Leute. Ja. Gestern Abend kamen übrigens nur ein Drittel davon, 30.000. Und dann gab es auch noch so eine Art Test, so eine Art Generalprobe wegen den Sicherheitsmaßnahmen. Und das war ganz konkret das Endspiel, das Pokalendspiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique de Marseille. Das, und da hat nichts geklappt, ja. Das war auch im selben Stadion, wo jetzt gestern Abend gespielt wurde, in Saint-Denis. Und da haben sich die Fans geprügelt gegenseitig bei diesem Endspiel. Alle möglichen Wurfgeschosse flogen durchs Stadion und auch vor dem Stadion. Sitze wurden verbrannt, das Spielfeld wurde gestürmt. Also die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die sie da sich ausgedacht haben, was sie jetzt geändert haben, es gibt jetzt nicht mehr nur 2, sondern jetzt 3 Sicherheitsschleusen, wo die Fans durch müssen. Also gut, wir werden sehen, was jetzt passiert. Also ich kann nur hoffen, dass Frankreich bald ausscheidet, ne, damit die Leute dann wieder weniger Fußball und mehr Realität im Kopf haben und sich eben auf das Wichtige konzentriert. Okay, wir bleiben dran. Interessant auch, dass die reichen Quartiere von Paris, die Quartiers, mittlerweile im Dreck ersticken. Interessant auch, dass die vor allem aus den ehemaligen afrikanischen Kolonien Frankreichs stammenden Arbeiter der städtischen Müllabfuhr hier ihren Dienst an der Wohlstandsgesellschaft vorerst einmal eingestellt haben. In jenen Vierteln, die für das wichtigste Geschäft der Hauptstadt, nämlich den Tourismus, von größter Bedeutung sind, türmt sich seit Tagen der Abfall. Die Mehrheit der Franzosen unterstützt dennoch nach wie vor die von der Gewerkschaft CGT angeführten Streiks. In nur einer Woche berichtete am Donnerstag die Historikerin Sophie Warnich, seien in den Solidaritätsfonds für die Streikenden knapp 150.000 Euro in bar eingezahlt worden. Dazu kämen mehr als 60.000 Euro in Schecks. Warnig ist in einer Bürgerinitiative engagiert, die zum Protest gegen das Arbeitsgesetz aufruft. Wie sie versicherte, werde der Widerstand, der in der Öffentlichkeit in erster Linie als Streik bei den Verkehrsbetrieben, den Energieversorgern und jetzt der Müllabfuhr wahrgenommen werde, auch von einer deutlichen Mehrheit der Intellektuellen des Landes getragen. Zu denen Achtung! Zählen sich die sozialdemokratische Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, und ihr Stellvertreter Bruno Julliard offenbar nicht. Letzterer fürchtet wegen des Unrats in manchen Arrondissements schwere Imageschäden für die Stadt an der Seine. Gerade jetzt, da die große Fußballsause französischen und internationalen Unternehmern, nicht dem Staat, hunderte Millionen Euro in die Kassen spülen soll. Eine sehr schöne Trennung. Französischen und internationalen Unternehmern, aber nicht dem Staat und nicht den Menschen. Das heißt, wer den Reibach macht, das sind natürlich nicht die Leute vor Ort. Lokal gibt es nur den Abfall, den Dreck und die Ausplünderung, aber international die Finanzmärkte machen den Reibach und verfrachten das Geld bzw. die Gewinne dahin, wo sie keine Steuern zahlen müssen oder fast keine. Also die hauptsächlich aus Afrika oder aus Arabien stammenden Müllabfuhrleute, die streiken. Aber jetzt, es gibt natürlich auch andere, die auch aus Afrika kommen, die kämpfen weiter, wie man gestern Abend gesehen hat, bei dem Spiel Frankreich gegen Rumänien. Die ganze französische Mannschaft besteht fast nur aus Schwarzen. Ja? Und der hat schon Unterstützung, abgesehen von diesen Fußballspielern, der Hollande, ne? Und seine erste Reaktion, wo das anfing mit dieser Streikbewegung, war natürlich so tief Luft geholt und so von oben herab, dann gegen diese Propaganda da von den Demonstranten und den Gewerkschaften. Das ist die Diktatur einer Minderheit. Das Volk, die Bevölkerung wird als Geisel genommen. Also so hat er rumgetönt, ne? Und natürlich auch die ganze Medienmacht, die dahinter steht, voll ausgenutzt. Ne? Also Télévision Française 1, France 2, Canal Plus und so. Also in Frankreich, was da die Medienlandschaft anbelangt, muss man wissen, es gibt 9 Milliardäre, und diese 9 Leute, die kontrollieren 80% von Presse und Fernsehen in Frankreich. Ne? Und da kann man es natürlich schon verstehen, dass er sich so aufbläst, ne? Der Hollande, und sagt, ich werde mich nicht davon abbringen lassen, denn es ist eine gute Reform. Ja, da können wir nur hoffen, dass er bald auf den Bauch fällt. Ja, nach 8 Jahren auch mal wieder hier und ich grüße alle Hörer von Radio Niemandsland. Hallo, ich bin Tinola aus Bremen und ich grüße auch die Hörerinnen von Radio Niemandsland und freue mich, dass es so ein cooles, kritisches Radio gibt. Uns ja letzte Woche gefragt, woher bekommen die Handlanger des Neoliberalismus eigentlich ihre Befehle? Gibt es da ein Zentralkomitee der kapitalistischen Finanzmärkte, das von oben herab, wie damals unter Stalin, eine eisenharte Linie vorgibt und die muss eingehalten werden? Ja, sowas Ähnliches gibt's. Geheimtreffen in Dresden. Es geht um den sogenannten Club Bilderberg. Bilderberg, wie die Amerikaner sagen. Das ist nämlich ein Treffen der Politik- und Wirtschaftselite. Da herrschen wahrlich aristokratische Zustände. In Dresden sitzen seit dem vorgestrigen Donnerstag ausgesuchte Politiker und einflussreiche Wirtschaftsbosse und Wirtschaftsvertreter zusammen, um bis Sonntag im Geheimen über die Weltpolitik zu beraten. Anders als alle anderen internationalen Gipfel findet das sogenannte Bilderberg-Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Journalisten sind nicht zugelassen. Erklärungen oder Pressekonferenzen gibt es nicht. Aus den Reihen der Bundesregierung sind die Minister Ursula von der Leyen, Krieg, Angriff und Verteidigung, Thomas de Maizière, Krieg im Inneren, Angriff und Verteidigung, und Wolfgang Schäuble, Finanzkrieg, im Inneren, im Äußeren, Angriff und Verteidigung, alle von der CDU eingeladen. Die Bilderberg-Gruppe, die im Jahr 1954 gegründet wurde und nach ihrer ersten Tagungsstätte benannt ist, gibt vor, den Dialog zwischen Europa und Nordamerika befördern zu wollen. Wir wissen ja, TTIP und CETA drohen als dunkle Wolken über den Arbeitern und einfachen Menschen hier in Europa. Bei der Konferenz gelten die sogenannten Chatham House-Regeln, die Teilnehmern die Verwendung von Informationen nur erlauben, wenn sie die Identität des Sprechers nicht offenlegen. Du darfst also sagen, irgendjemand hat da gesagt, wir machen das und das. Wir wollen jetzt noch mehr Kürzungen. Du darfst aber nicht sagen, wer das gesagt hat und wann das gesagt wurde. Schön, Chatham House-Regeln. Auch wird der Gruppe, die Regierungschefs, Minister, Manager und Wissenschaftler zusammenbringt, vorgeworfen, für eine ultraliberale Ausrichtung der Globalisierung einzutreten. Die linke Vorsitzende Katja Kipping erklärte, die Bilderberg-Konferenz stehe für aristokratische Zustände und leider nicht für Demokratie. Gegenüber der Heilbronner Stimme vom Donnerstag betonte sie weiter, Zitat, solche Treffen nützen nur einigen wenigen, die einen privilegierten Zugang zur Politik haben. Tagungsort in Dresden ist übrigens das Luxushotel Taschenbergpalais nahe der Semperoper. In einem Sicherheitsbereich verbot die Stadt alle Versammlungen mit mehr als 15 Teilnehmern. Also 16 ist schon gefährlich. Die Polizei ist täglich mit etwa 400 Beamten im Einsatz. Insgesamt wurden 20 Kundgebungen und Mahnwachen gegen die Konferenz angemeldet. Auch NPD, AfD und andere rechte Gruppierungen nutzen die Proteste, um öffentlichkeitswirksam aufzutreten und Dumme zu fischen. Die Polizei geht von einem lautstarken, aber grundsätzlich friedlichen Protest aus. Ja, ja, ein exquisites Ambiente da in Dresden jetzt wegen dieser Bilderberg-Gruppe, ne? Und aus Spanien, wer wird da eingeladen? Sonst war die Königin unter anderem dabei, also vom Adel kommen auch Leute und Politiker auch, obwohl natürlich in erster Linie wichtige Unternehmer, multinationale Konzerne, die Vertreter und Finanzwelt natürlich, Bankiers. Und unter den eingeladenen Politikern, wer ist da? Nicht Rajoy, der Regierungspräsident, auch nicht der Chef der Sozialistischen Partei. Dann gibt's jetzt noch die neuen Parteien. Wird da etwa dieser langhaarige Affe eingeladen von Podemos? Nein, natürlich. Sondern der Vertreter von Ciudadanos, also diese jungsche, schmucke, neue, aber eben genauso rechte Partei wie die PP. Also der ist nicht selber hingegangen, dann der Vorsitzende Albert Rivera, sondern er schickt dann den Ideologen der Partei, sagen wir, einen Ökonomen dahin, gewisser Luis Garicano heißt er, also extremer Vertreter von einer neoliberalen Partei, Ideologie. Ne? Und begleitet wird er dann noch von anderen Leuten, der Crème de la Crème hier in Spanien, also zum Beispiel von Alicia Botín, von Banco Santander, dann César Alierta, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende von der Telefonica. Also diese Leute denken da nach über das, was passiert und was man in Zukunft machen kann. Nur eine kleine Bemerkung noch zu deiner Anmerkung. Also UdSSR und Stalin, damals gab es das Zentralkomitee, das die Direktiven eben brutal von oben nach unten durchgesetzt hat, und sowas Ähnliches ist diese Bilderberg-Gruppe nicht. Ne? Also da, das ist nicht ein Zentralkomitee, da geht es einfach locker, flockig zu, die Leute tauschen ihre Meinungen aus und ganz selten werden Beschlüsse gefasst, die dann natürlich auch nicht veröffentlicht werden. Also da gibt es nicht so direkt von oben kommende Anweisungen. Aber im Endeffekt ist es natürlich das Gleiche, was rauskommt. Ne? Ja, ja. Mittlerweile rückt der Uhrzeiger auf die 11-Uhr-Marke. Warmer Tag, aber nicht allzu warm hier im Zentrum von Barcelona. Leicht diesiger Himmel, Wölkchen sind da. Ob Regen angesagt ist, weiß ich bis jetzt noch nicht. Ich glaube, da wurde heute Morgen auf dem katalanischen Radiosender RAC-U von gelegentlichen Schauern gesprochen, besonders im Hinterland. Wir wären froh. Und es herrscht doch ein kleines, kühles Häuschen Luft. Und das danken wir. Gut, bis zu den Nachrichten, bis zu den Katastrophen, besser gesagt, ein Lied. Ein Lied, das hat die erste Gruppe, die versucht hat, Nachfolger von Tonsteine Scherben zu werden, in den 90er Jahren eingespielt, Ebbe und Flut. Die Gruppe nannte sich damals Neues Glas, und das Tolle war, die hatten einen genialen Sänger, und den hören wir jetzt. Ebbe und Flut. Ich bin warten und doppeln. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 11. Juni 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Ich möchte beginnen mit einem Leitartikel von einem gewissen Herrn Mathieu von Rohr. Der schreibt im Spiegel von dieser Woche über Frankreich, Land des Streiks. Und dieser Artikel ist vielleicht repräsentativ für die sogenannten Linksliberalen wie er. Frankreichs Präsident Hollande muss im Kampf um Reformen standhaft bleiben, sagt er da. Es ist, als ob die Franzosen den übrigen Europäern pünktlich zur Fußball-WM bestätigen wollten, dass das Klischee vom Land der Streiks und Revolutionen eben doch stimmt. Im Kampf gegen eine Arbeitsmarktreform lässt die Gewerkschaft CGT im ganzen Land Raffinerien blockieren. Bald darauf geht manchen Tankstellen der Sprit aus. Diese Woche traf es die Eisenbahn und die Pariser Metro. Die entscheidende Frage lautet aber nicht, ob die Fans zu den Spielen gelangen werden. Sie lautet, ob Frankreich reformierbar ist und ob es den Populisten und Radikalen in die Hände fällt. So, hier breche ich den Kommentar ab. Das ist ungefähr der Tenor dieses Herrn, der denkt also, alles, was nicht so handelt wie Hollande und die Finanzmärkte, ist praktisch Populist und radikal. Die Gewerkschaften allzumal. Ein weiteres Thema, das in der Presse und in Deutschland sehr viel Aufsehen erregt und sehr heftig debattiert wird, ist die stets schwierige Beziehung, in den letzten Jahren immer schwierigere, zwischen CDU und CSU. Nie war die Kluft zwischen diesen beiden Parteien so tief. Es geht um die Frage, wie weit die Parteien nach rechts rücken sollen, aber Merkel und Seehofer finden keinen Weg mehr, offen miteinander zu reden. An einem Maiabend in München ist Seehofer zu einem Frühlingsfest in Tudering rausgefahren. Da gab es Böllerschützen in Trachten, da gab es ein Bierzelt auf den Wiesen und da hat er sich die Ehre erwiesen. Dann musste er sprechen, aber im Zelt. Die Rede kam bald auf die Kanzlerin und ihre Flüchtlingspolitik. Zitat: Die Entscheidung vom September des letzten Jahres, die Grenzen einfach aufzumachen und zu sagen, kommt nach Deutschland, war ein Fehler. Und ich bin froh, dass dieser Fehler nicht mehr praktiziert wird, sagt Seehofer. Zum Thema CDU und CSU kommentiert der Spiegel hier: In der Geschichte der beiden Schwesterparteien ging es schon häufiger auf und ab. Der bisherige Tiefpunkt liege fast 40 Jahre zurück. Am 19. November 1976 beschloss die CSU, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufzukündigen. Ein paar Tage später begründete CSU-Chef Franz Josef Strauß, warum er sich Helmut Kohl nicht fügen wollte. Er ist total unfähig. Ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen und die politischen Voraussetzungen. Ihm fehlt alles. Was jetzt passiert, ist die Geschichte einer Entfremdung. Schleichend begann sie und die nun durch die Flüchtlingskrise in aller Schonungslosigkeit offengelegt wird. Sie offenbart aber auch die Schwächen zweier Parteiführer, Merkel, die anfangs fremd war in ihrer Partei und die sie nun inhaltlich so auf sich ausgerichtet hat, dass die CDU nur noch ein klappriges Gerüst ist, das ihre Kanzlerschaft trägt, und Seehofer, der nie ganz herausgefunden hat aus seiner Rolle als bayerischer Lokalpolitiker und der nun verzweifelt gegen die Weltpolitikerin Merkel ankämpft. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen Samstag. Tagesschau in 100 Sekunden. Frankreich gewinnt Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft. Der Gastgeber kam gegen starke Rumänen erst spät zum 2:1 Erfolg. Payet erzielte den Siegtreffer in der 89. Minute. 80.000 Zuschauer im Stade de France konnten damit einen erfolgreichen EM-Auftakt ihrer Nationalelf bejubeln. Erneut Ausschreitungen in Marseille. Vor dem EM-Spiel Englands gegen Russland gerieten gestern Abend Fans beider Lager aneinander. Sie bewarfen die Polizei mit Flaschen und anderen Gegenständen. Die Beamten setzten Tränengas und Schlagstöcke ein. Mehrere Hooligans wurden festgenommen. Vor Bundesratsentscheidung über sichere Herkunftsstaaten. SPD-Chef Gabriel hat an die Bundesländer appelliert, dem Gesetz zuzustimmen. Asylanträge von Algeriern, Tunesiern und Marokkanern sollen so schneller abgelehnt werden können. Die Zustimmung ist fraglich, da sich mehrere grün mitregierte Länder enthalten oder dagegen stimmen wollen. Berliner Landeswahlleiterin warnt vor Problemen. Laut Tagesspiegel sieht Michaelis Merzbach die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 18. September gefährdet. Sie weist die Innenbehörde demnach auf massive Mängel der neuen Wahlsoftware hin. Die Innenbehörde teilte mit, an der Lösung der Probleme werde bereits gearbeitet. Tausende Brasilianer demonstrieren gegen Übergangspräsident Temer. Der Protest richtet sich gegen die Sparmaßnahmen und die angeblich fehlende Legitimation der Regierung. Temer führt die Amtsgeschäfte, weil die gewählte Präsidentin Rousseff suspendiert wurde. Rousseff sprach sich nun für eine Volksabstimmung über ihre Präsidentschaft aus. Das Wetter im Nordosten, zum Teil längerer Sonnenschein, sonst viele Wolken, dazu in der Mitte einzelne, nach Südwesten hin einige zum Teil kräftige und gewittrige Schauer. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. Vielen Dank an die ARD für diese kleine Zusammenfassung der wichtigsten Tagesmeldungen. Thema Genozid an den Armeniern. Der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer, der ist 51 Jahre alt und Vorsitzender des Weltverbandes der Genozidforschenden, über die Armenien-Resolution des Bundestags. Er wurde vom Spiegel befragt. Die Frage lautete: Steht es dem Bundestag zu, eine Resolution zum Völkermord an den Armeniern vor 101 Jahren zu verabschieden? Zimmerer: Historiker und Genozidforscher sind sich international nahezu geschlossen einig darin, dass es sich bei den Taten der damaligen türkischen Regierung um einen Völkermord handelte. Es ist nicht Aufgabe eines Parlaments, diese historische Wahrheit festzustellen. Wenn es aber darum geht, eine deutsche Mitschuld anzuerkennen, dann ist der Bundestag der richtige Ort. Denn das Deutsche Kaiserreich ließ damals die türkische Regierung gewähren. Sich dieser Verantwortung zu stellen, finde ich richtig. Frage: Die heutige Regierung in Ankara hat die Resolution heftig kritisiert. Zimmerer: Die Türkei vertritt bis heute die Auffassung, dass es keinen Völkermord gab. Es ist ein Ausdruck großer Geschichtsvergessenheit. Aber die deutsche Politik hatte sich, bevor sie mit erhobenem Zeigefinger auf Ankara deutet, zu ihrer Verantwortung für einen anderen Genozid bekennen müssen. Frage: Welchen meinen Sie? Zimmerer: Den Völkermord an den Herero und Nama in Namibia durch das Deutsche Kaiserreich. Dieser Genozid fand 11 Jahre vor den Massakern an den Armeniern statt. Es ist schon sehr eigenartig, dass der Bundestag bislang nicht den Mut gefunden hat, diese deutsche Schuld klar zu benennen. Macht das die Armenien-Resolution unglaubwürdig? Lautet die Frage. Zimmerer: Das nicht, aber es lässt den Eindruck zu, dass der Bundestag mit zweierlei Maß misst. Das spielt den Kritikern in die Hände, zumal die Resolution einen Partner verärgert, von dem man sich in der Flüchtlingsfrage komplett abhängig gemacht hat. Glaubwürdig wird die Resolution zudem erst, wenn Taten folgen, eine symbolische oder materielle Anerkennung der armenischen Opfer zum Beispiel. Sonst bleiben es leere Worte. Thema Terrorismus, Thema Islamischer Staat, Daesh. Es gab eine Reihe von Festnahmen. Die am Donnerstag ausgehobene mutmaßliche Terrorzelle des Islamischen Staates IS in Deutschland sollte offenbar mehr Mitglieder bekommen als bislang bekannt. Nach Angaben eines IS-Verdächtigen sollten insgesamt 10 Kämpfer einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt begehen. Bislang war bekannt, dass 4 junge Syrer diesen Auftrag hatten. Sie sollen als Flüchtlinge über die Balkanroute nach Deutschland gekommen sein. 3 von ihnen wurden diese Woche in Deutschland verhaftet. Ein 4. hatte sich bereits im Februar in Frankreich den Behörden gestellt. Die zusätzlichen Attentäter sollten sich noch zu den 4 ursprünglichen Mitgliedern der Terrorzelle auf den Weg machen, sagte der in Frankreich inhaftierte Saleh A. den Ermittlern. In Deutschland sollten sich demnach 2 Selbstmordattentäter in die Luft sprengen. Die anderen Terroristen sollten mit Gewehren und Sprengsätzen weitere Menschen töten. Diese Aussagen hatten bei den deutschen Behörden Alarm ausgelöst. Klar. Thema Lohngleichheit. Merkel bleibt hart. Bundeskanzlerin Angela Merkel will der SPD im Streit um die Frage, wie eine gleiche Bezahlung von Männern und Frauen gesichert werden soll, nicht entgegenkommen. Der Koalitionsvertrag werde 1:1 umgesetzt, sagte Merkel beim sogenannten Unionsfrühstück am Mittwoch vor der Sitzung des Bundeskabinetts. Aus Sicht der CDU bedeutet das: Arbeitnehmer können erst in Betrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern Auskunft darüber verlangen, wie viel jeweils ihre Kollegen verdienen. Ist ja klar, Lohngleichheit wird es erst dann geben, wenn du weißt, was der andere verdient. Du arbeitest als Frau zusammen mit 3 Männern, die sagen dir aber nicht, was sie verdienen, und du hast keine Informationen darüber, also kannst du nicht gegen Lohngleichheit oder Lohnungleichheit klagen. Schlauer Plan, so ist das halt. Und die Merkel bleibt da hart. Da müssen schon über 500 Angehörige in den Betrieben sein, damit man überhaupt ein Recht hat, zu wissen, wie viel die anderen verdienen und dann eventuell auch gegen diese Lohnungleichheit, die Lohndiskriminierung, etwas zu tun. Die SPD interpretiert die Vereinbarung dagegen so, dass sie weitaus mehr Betriebe beträfe. Im Kanzleramt heißt es, in diesem Punkt werde es keinen Kompromiss geben. Die Leute haben sich so daran gewöhnt, die Merkel als gütige Mutter zu sehen, die mit segnenden Händen die Tore öffnet, damit die mühseligen und Beladenen der Welt ins neue deutsche Finanzreich kommen. Aber die Merkel ist eine knallharte neoliberale Politikerin, die knallhart die Interessen der Banken und der Industrie vertritt. Und das darf man in diesem Zusammenhang niemals vergessen. Thema Umwelt, Thema Katastrophen. Die verheerenden Sturzfluten in Bayern und Baden-Württemberg haben Bürger und Behörden überrascht. Die Frage ist also, wie kommt es zu diesen Extremwettern? Hierzu gibt es einen lustigen Artikel. Lustig meine ich, er fängt lustig an. Dann wird es aber sehr ernst und sehr informativ im Spiegel von dieser Woche. Wer nimmt hierzulande das Wetter schon wirklich ernst? Heute so, morgen so, auf Regen folgt auch wieder Sonnenschein. Wird schon nicht so schlimm. Aber jetzt folgt seit Wochen vielerorts auf Regen immer noch mehr Regen. In manchen Gegenden wurde es zur Blitzflut, die ganze Ortschaften in den Ausnahmezustand versetzte und schwer verwüstete. 9 Menschen starben bis Donnerstag durch die Unwetter. Im niederbayerischen Simbach ertranken 3 Frauen im Erdgeschoss ihres Wohnhauses, offenbar überrascht von den Fluten. Das Wasser rauschte so schnell heran, dass sich etliche Bewohner in den überschwemmten Orten des Landkreises Rottal-Inn nur noch aufs Dach retten konnten. Sie hatten nicht einmal Zeit, sich Schuhe und Jacken anzuziehen. Kein Mensch konnte mit diesen Wassermassen rechnen, sagte Heinz Grunwald, Regierungspräsident von Niederbayern, nach dem Unglück. Innerhalb von 7 Minuten war der Wasserstand um 5 Meter angestiegen. In Simbach gingen 53 Liter pro Quadratmeter nieder, fast die Menge eines ganzen Monats. Das Bayerische Umweltamt sprach von einem 1000-jährigen Hochwasser. Ein Sturzbach hatte sich vergangenen Sonntag durch den kleinen Ort Braunsbach bei Schwäbisch Hall gefräst. 3 winzige Bäche verwandelten sich innerhalb von Minuten in reißende Flüsse. Eine Naturgewalt sei das gewesen, der man hilflos ausgeliefert gewesen sei, sagten der geschockte Bürgermeister und die Politiker. Wunsch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte: Im August 2002 suchte ein Tief namens Ilse weite Landstriche Sachsens heim. Schon Ilse war ähnlich beharrlich wie in diesen Tagen Elvira und Friederike. Die haben diesen Unwettern also Frauennamen gegeben. Friederike. Die werden es natürlich nicht danken, die Damen, die Friederike heißen. Das Tief zog nicht weiter, sondern ging über Ostdeutschland in Stellung und regnete sich komplett aus. Es folgte die Jahrhundertflut an der Elbe. Aus kleinen Bächen flossen reißende Ströme. 20 Sachsen verloren ihr Leben. Seither häufen sich zumindest gefühlt die Wetterextreme. Aber warum scheint das Wetter immer häufiger stecken zu bleiben? Ist das nur eine Verkettung böser Zufälle und ist wirklich keinerlei Schutz davor möglich? Einige Klimaforscher vermuten, dies habe mit dem Jetstream zu tun, mit jenem mächtigen Höhenwind, der unablässig rund um die Arktis kreiselt. Er braust dabei nicht in gerader Linie dahin, sondern schwingt in großen Kurven nach Norden und Süden aus. An dieser Schlangenlinie bilden sich immer wieder neue Hochs und Tiefs, die über die Nordhalbkugel ziehen. Sie sind es, die unser Wetter bestimmen. In den letzten Jahren scheint dieser globale Wettermotor schwächer zu werden. Der Höhenwind weht häufig langsamer, er zieht dann weitere Schleifen, er verliert an treibender Kraft. Womöglich aus diesem Grunde fallen auch die Hoch- und Tiefdruckgebiete, die seitwärts vom großen Strom entstehen, oftmals behäbiger aus. Viele strudeln wochenlang auf der Stelle herum, ehe sie wieder vergehen. bei ihrem letzten Besuch auf dem... So viel zum Thema Wetter. Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss... Ja, das ist interessant. Also, wie du gesagt hast, nach dem Regen kommt der Sonnenschein, so sind wir es gewöhnt. Und das ist wie im Kapitalismus selber. Ne? Da geht es einmal nach oben, dann geht es wieder nach unten. Nach der Rezession kommt dann wieder der Boom. Aber wenn es jetzt in Deutschland immer mehr Regen gibt und da ist nichts mehr mit Sonnenschein und so ähnlich ist es da in der Wirtschaft auch. Ne? Man hat so den Eindruck, also die Krise, die angefangen hat, ist immer noch nicht zu Ende. Und im Gegenteil, es kommt, die nächste ist schon abzusehen, noch eine Krise, noch eine tiefere, schärfere Krise, also nichts mehr Boom. In diesem Sinne haben wir hier dieses Wetter verdient, würde ich sagen. Ja, gut, dann hast du gesagt, du hast noch was zu Barcelona-Nachrichten. Ja, jetzt geht's los. Moment, ich werf mal gerade die Cunha-Barcelona-Nachrichten, Augenblick, und dann sagen wir einmal, was hier in der Stadt so passiert, beziehungsweise passiert ist im Laufe der Woche. You are listening to Niemandsland, a radio show in German, a free voice in a world of little freedom. Contrabanda 91.4 in Barcelona. Jetzt aber. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Also die Barcelona-Nachrichten. Nach dem U-Bahn-Streik begann die Woche mit einem Busfahrerstreik. 40% des normalen Busverkehrs in Stoßzeiten und nur 20% Busse in den Stunden ohne Berufsverkehr waren angesagt. Es geht wie immer um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Löhne des Fahrpersonals der Stadtwerke Barcelonas. Wir erinnern daran, wir haben hier bei Radio Contrabanda das Programm Radio Rosco. Das ist ein Radioprogramm, eine Sendung, die ist alle 14 Tage und die wird von Busfahrern gemacht. Wer also des Spanischen mächtig ist und wen dieses Thema interessiert, da wird doch einiges an Zusammenhängen und an Arbeitskonflikten erklärt und kommentiert. Nächstes Thema. Barcelona ist bereits fester Zielhafen des größten Kreuzfahrtschiffs der Welt, der Harmony of the Seas. Am vergangenen Sonntag legte die schwimmende Bettenburg im Hafen an. 362 Meter lang mit einer Kapazität von 9000 Passagieren. Das sind die beeindruckenden Zahlen dieses Monsters. Ausgesprochen für die 100 Bild. Anwohner der Stadtbezirke Barceloneta und Montjuïc zum Beispiel protestierten am Sonntag gegen die Umwelt- und Luftverschmutzung, die von diesen Riesenschiffen ausgeht. Sie verbrennen in ihren Maschinen gefährliches Heizöl, das tonnenweise Rußpartikel in die Luft bläst, die eminent gefährlich natürlich für die Atemwege sind, besonders für Kinder und ältere Menschen. Thema Gentrifizierung. Der Stadtbezirk Poblenou wehrt sich zunehmend gegen die akute Verdrängung der eingesessenen Bevölkerung durch den Massentourismus und die Immobilienspekulation mit Wohnraum- und Ladenlokalen. Bei einer Versammlung am vergangenen Wochenende protestierten zahlreiche Anwohner gegen die Hotelneubauten und die Gentrifizierung ihres Viertels. In der Straße Calle Yacuna sollen zwei Hotels mit über 1000 Betten entstehen. Die Anwohner fordern die seit langem versprochene Grünzone an gleicher Stelle. Eine kleine Nachlese zum Thema Häuserräumung der besetzten Bank. 3 der 5 im Zusammenhang mit der Räumung der besetzten Bank Verhafteten wurden am Montag auf freien Fuß gesetzt. Dann gibt es eine Meldung vom Mittwoch, dem 8. Juni, Barcelona. Die Partei der Bürgermeisterin Ada Colau, Barcelona en Comú, Barcelona gemeinsam, würde erneut die Wahlen gewinnen, wie aus einer Umfrage hervorgeht. Sie wären erneut stärkste Kraft mit mehr Stimmen und auch mehr Sitzen als bei der letzten Wahl. 32% der Bürgerinnen und Bürger gaben ebenfalls an, mit der Amtsführung von Ada Colau habe die Stadt sich verbessert. Vertrauensvoll in die Zukunft. In einer vom Rathaus hier in Barcelona durchgeführten Bürgerbefragung wurde ermittelt, dass 87,8% der Einwohner dieser Stadt bereit sind, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Thema Stadtkultur. Wie immer im Juni ist Barcelona wiederum Sitz des Musikfestivals Sonar. Letzte Woche hatten wir den Primavera Sound und jetzt geht es um die nächsten Sommerfestivals. Sonar ist nur eins von 4 Konzertveranstaltungen. Da gibt es nämlich noch die Jardins de Pedralbes und dann gibt es noch das Theater- und Musikfestival Grec und noch den Bonanit Barcelona Konzertreigen. 4 erstklassige Sommerfestivals, die auf höchstem Niveau dem Publikum internationale und einheimische Künstler bieten. Prominente Namen wie Jean-Michel Jarre, New Order, Estrella Morente, Jorge Drexler. Übrigens, Achtung, Joan Baez wird kommen. Jawohl, die geht auf Europa-Tournee. In Deutschland wird sie auch sein. Ich glaube, das wird Ende Juni sein. Dann, Achtung, Tom Jones. Hurra, er lebt noch. Und viele, viele mehr. Dann eine kurze Meldung vom Freitag. Der erste von 4 Streiktagen der Lokführer diesmal der Nahverkehrszüge Renfe beginnt. Die katalanische Landesregierung will als Nebenkläger gegen die Hausbesetzer auftreten, die angeblich, Achtung, eine unglaubliche Zahl, 39 katalanische Mossopolizisten verletzt haben sollen. Über die zum Teil brutalen Polizeieinsätze gibt es übrigens auch Streit zwischen der linken KUP und den Rechtskatalanisten. Und dann war diese Woche, Werner, ich weiß nicht, ob du den Artikel auch gesehen hast, ein Artikel von unserer Freundin Mela Theuer in der Jungen Welt. Ein ziemlich langer Artikel, der heißt Regierungskrise in Barcelona. Katalonien, antikapitalistische KUP stimmt gegen Haushaltsentwurf. Kabinett sieht Unabhängigkeitsprozess in Gefahr. Da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Hast du noch etwas zum Thema Barcelona-Nachrichten? Ja, vielleicht diese Geschichte da, auf der einen Seite große Zustimmung der Bevölkerung zur Amtsführung dieser neuen Bürgermeisterin Ada Colau und gleichzeitig eben das Trommelfeuer von rechts, also von Partido Popular und Ciudadanos, die hier in Katalonien nicht so wichtig sind, von denen natürlich, aber eben auch von denen, die seither die Macht hatten bei den oder immer noch haben bei den katalanischen rechten Nationalisten, diese Partei da, Convergencia, da wird eben sich eingeschossen und weiter gefeuert auf diese Bürgermeisterin. Und ein Anlass war das, dass jetzt irgendwie dieser Varoufakis da eingeladen wurde, ne, der Ex-Minister, der Ex-Wirtschaftsminister mit der Syriza-Partei in Griechenland, übrigens ein sehr guter, intelligenter Ökonom, da gibt's ja nicht so viele davon, ne? Und der wurde also eingeladen, zusammen mit vielen anderen Leuten noch zu irgendeinem Kongress oder so. Und jetzt geht's wieder los. Was da ausgegeben wurde an Geld, Hotel für ihn und seine Ehefrau, weiß nicht, 2 oder 3 Tage, ja, und das Honorar, das der da bekommt, also genaue Zahlen habe ich nicht, aber ich habe es schon wieder vergessen, besser gesagt. Aber wenn man sich das überlegt, was zum Beispiel einstecken Leute wie Felipe González oder José María Aznar, genau, die würden sich im Grabe umdrehen. Ne, bueno, die sind ja leider noch nicht gestorben. Also die würden sich totlachen, wenn die mitkriegen würden, was dieser Varoufakis da für ein Trinkgeld bekommt für seine Intervention. Ja, die sitzen im Glashaus und werfen fleißig mit Steinen, nur die rechnen immer damit, dass ein großer Teil der Bevölkerung völlig uninformiert ist und überhaupt keine Ahnung hat und die Lügen und die Propaganda, die sie verbreiten, für bare Münze nehmen. Das ist immer das Problem bei dieser Art von Hasspropaganda gegen Linke natürlich, in diesem Fall gegen Ada Colau und den Ex-Wirtschaftsminister Varoufakis. Ob der nun wirklich in einem Luxushotel gewohnt hat, das ist auch nochmal eine Sache. Das ist noch nicht mal bestätigt worden. Und wer das Luxushotel bezahlt hat, ist auch nicht bestätigt. Aber die Meldung wird erstmal gebracht in den Schmierblättern wie La Razón. Das ist ein ziemlich rechtsradikales Hassblatt. Und dann sollen die Leute schon sehen, beziehungsweise soll der Varoufakis doch klagen. Ja, bis der einen Richter gefunden hat, der die Klage annimmt. Und dann vergeht ein halbes Jahr und dann wird das verboten. Bis dahin zahlen die dann ein kleines Knöllchen von 10.000 Euro, haben aber ihre Wirkung erzielt. So funktioniert das normalerweise, meine Damen und Herren. Zitieren wir noch ganz kurz aus dem Artikel von Mela Teuer. In Katalonien steht das Regierungsbündnis zwischen der republikanischen Mitte-Rechts-Allianz Junts pel Sí gemeinsam für das Ja und der antikapitalistischen Kandidatur der Volkseinheit CUP vor dem Auseinanderbrechen. Am Mittwoch votierten die Abgeordneten der CUP im Regionalparlament gegen das vom Kabinett vorgelegte Budget der autonomen Gemeinschaft. Da auch die Oppositionsparteien gegen die Vorlage stimmten, wurde der Haushalt abgelehnt. Was natürlich wichtig ist und was man wissen muss, der Haushalt ist praktisch das Wichtigste, was eine Regierung überhaupt hat. Ohne Haushalt läuft nichts. Wenn eine Regierung keinen Haushalt hat, dann kann sie einpacken. Das ist also nicht irgendeine kleine Geschichte, sondern es geht um die Substanz. Seit Januar wird Katalonien von einer Minderheitsregierung geführt, die von Junts pel Sí gestellt wird. Diese Allianz wurde vor den Wahlen im letzten Jahr von der sozialdemokratisch orientierten republikanischen Linken ERC, ebenfalls Katalanisten, und der liberalen demokratischen Convergenz, CDC, Konvergenz, gebildet und soll die Region in die Unabhängigkeit von Spanien führen. Die haben das genannt La Desconexión, das heißt das Abschalten, die Verbindung zu kappen zwischen Katalonien und Spanien. Das war natürlich Luft in heißen Dosen, bis jetzt ist da nichts gekappt. Dieses Ziel teilt das Bündnis mit der linken CUP, die deshalb das Kabinett toleriert. Nach dem Eklat im Parlament kündigte Ministerpräsident Carles Puigdemont an, die Vertrauensfrage stellen zu wollen. Die Haltung der CUP sei eine Verletzung des im Januar geschlossenen Abkommens zwischen beiden Seiten. Darin ist festgeschrieben, dass innerhalb von 18 Monaten die Unabhängigkeit erreicht werden soll. Die Antikapitalisten kritisieren jedoch, dass die Haushaltspläne staatskonform und nicht auf einen Bruch mit der Zentralregierung gerichtet seien. Das kommt also davon, wenn man solche Töne in den Mund nimmt, um die Leute auf den Leim zu locken, Stimmen zu fangen, und dann weiß man selber, da steckt nichts dahinter. Eine Abwendung bzw. eine Abschaltung von Spanien ist allein rechtlich und juristisch überhaupt nicht möglich. Aber sie haben das lange genug ausposaunt, bis sie es selber geglaubt haben. Als dann der Moment kommt, Butter bei die Fische, da machen sie natürlich nichts. Die CUP nimmt das allerdings ernst. Die Antikapitalisten kritisieren jedoch, dass die Haushaltspläne staatskonform seien, haben wir gerade gesagt. Zwar könne die Erhöhung des Sozialetats auf 873 Millionen Euro weite Teile des von der CUP geförderten Sofortprogramms gegen Armut abdecken. Der katalanische Finanzminister Oriol Junqueras habe sich jedoch nicht genügend den Vorgaben aus Madrid widersetzt. Da geht es zum Beispiel um katalanische Gesetze für Abgaben auf leerstehende Wohnungen. Da sollen die Banken nämlich abdrücken, und auf die Nutzung der Atomkraft. Beide Gesetze hatte die Madrider Regierung bzw. regierungshörige Richter gekippt. Die CUP kritisierte zudem, dass Junts pel Sí im Vorfeld der Abstimmung nicht das Gespräch gesucht haben, um einen Konsens zu finden. Während Puigdemont selbst Neuwahlen nicht ausgeschlossen hatte, falls der Haushalt abgelehnt würde, sieht die CUP in ihrer Haltung keinen Vertrauensbruch. Kritik daran kommt jedoch auch aus den eigenen Reihen. Nachdem der politische Rat der CUP bei einer Sondersitzung am Dienstag mit knapper Mehrheit entschieden hat, gegen die Haushaltspläne zu stimmen, protestierten am Mittwoch Teile des Bündnisses öffentlich gegen die Entscheidung. Und ich würde sagen, hiermit beenden wir den Katastrophenblock vom heutigen Samstag, dem 11. Juni. Und wir bringen ein Lied aus längst vergangenen Zeiten. Toller Hit war das damals von Willi Forst. Mein Mädchen ist Verkäuferin. Moment, ich such's gerade. Ich habe hier meinen Plattenteller kreisen. Bin aber jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin. Genau, hier habe ich es. Das ist der Track 4. Los geht's. Musik.

Die lebt noch, wird ihren 75. Geburtstag am 3.6. begehen. Beziehungsweise hat sie begangen. Am vergangenen 6.6. war der 70. Todestag des Schriftstellers Gerhard Hauptmann. Und unser Freund Rafik Shami, der feiert am 23.6. seinen 70. Geburtstag zu San Juan. 1946 in Damaskus geboren, wir hatten ihn hier vor ein paar Wochen in einem Interview zitiert. Und wir trauern noch einmal 10 Jahre später, der 10. Todestag von dem Komiker Robert Gernhardt. Sehr aktiv damals in der Satirezeitschrift Pardon. Zusammen mit Wächter und Bernhard. Am 30.06.2006 in Frankfurt am Main gestorben. Was gibt's kulturell, kinomäßig hier in der Stadt, Werner? Ja, wie immer Kino, Gratis-Kino und wie gesagt, die besetzte Bank funktioniert im Moment nicht oder noch nicht mehr. Und was wir schon letzte Woche angekündigt haben, geht jetzt heute weiter, jeden Samstag. Dieser Zyklus von Filmen aus Lateinamerika, wo im Ateneo Rebel in der Calle von Honrada 32, U-Bahn-Station Poble Sec oder Plaza España. Also da geht es heute die Schlacht um Chile, beziehungsweise das sind 3 Teile und heute wird der erste Teil davon aufgeführt, alles gedreht von Patricio Guzmán, chilenischer Regisseur, und diesen ersten Teil, den hat er 75 schon gedreht, also nur 2 Jahre nach dem Putsch von Pinochet, und zwar in Schwarz-Weiß, was auch gut ist in diesem Fall, weil wir haben ja damals die Geschichten mitgekriegt im Fernsehen, auch in Schwarz-Weiß, ja, die Sache von diesem Putsch da, ne? Und gilt also weltweit als der beste Dokumentarfilm über das, was eben 1972 schon, nicht erst 1973 passiert ist in Chile. Und also wie gesagt, heute Abend der erste Teil davon, der Aufstand der Bourgeoisie heißt es. Also schon im Jahr 72, wo man gesehen hat, dass die Volksfront immer stärker wurde, begann sich die Bourgeoisie bzw. die Reichen und die Rechten im Land schon zu organisieren. Ja. Und natürlich immer mit Unterstützung der USA, also Streik der Transportunternehmer, damit die Lebensmittel zum Beispiel nicht ankommen bei der Bevölkerung, um so die Stimmung aufzuheizen gegen die sozialistische Regierung von Allende. Also so gut gemacht, dieser Dokumentarfilm, dass Chile selber das letzte Land war, wo der Film aufgeführt wurde. Also zuerst natürlich, war ja klar, mit Pinochet. Aber auch dann, wo Pinochet weg war von der Regierung, wo dann die sogenannte Demokratie wieder eingeführt wurde, hat es immer noch 6 Jahre gedauert, bis die den Film da gezeigt haben dann. Also heute Abend genau um 19 Uhr im Ateneo Rebel kann man diesen ersten Teil sehen. Und dann, was ist noch, nächste Woche am Freitag gibt's una mostra der Cinema Documental Kurd. Da wird also, geht's um die Kurden, da wird anhand von Kurzfilmdokumenten von kurdischen Regisseuren und Regisseurinnen eben das Leben dort dargestellt, der Kampf, ihre Kultur im heutigen Kurdistan. Und wo findet es statt? Nächsten Freitag, auch um 19 Uhr, im Furat de la Vergogna, in diesem Casal, also in diesem Stadtteil Zentrum Paul de la Figuera. Das ist in der San Pere Mesbash Nummer 70. Kurdistan, nächsten Freitag um 19 Uhr. Einen der dümmsten und beklopptesten und frauenfeindlichsten Sprüche in der nicht kurzen Geschichte der Fußballdummheiten hat Hans-Hubert Vogts einmal gesagt, der Trainer. Der frühere Spieler von Borussia Mönchengladbach, rechter Verteidiger der deutschen Nationalmannschaft und nachher auch einmal kurze Zeit Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Der hat gesagt, Hass gehört nicht ins Stadion, bis hier ganz gut. Die Leute sollen ihre Emotionen zu Hause in den Wohnzimmern mit ihren Frauen ausleben. Hans-Hubert Vogts. Da fällt mir gerade ein, dass dieser Typ hat auch in irgendeinem Wahlkampf mal in Deutschland Propaganda gemacht für die CDU. Ja, der also war CDU, der ist Mitglied. Passt ja gut dazu. Ne? Ja. Ja. Das ist er, Horst-Dieter Höttges, und Franz Beckenbauer war ja CSU. Frühling im Niemandsland. Stell dir folgende Situation vor, Werner. Du sitzt im Bus, nichts ahnend, und ein Wildfremder zückt sein Handy, macht ein Foto von dir und spricht dich dann mit vollem Namen an. Guten Tag, Herr Sowieso. Dem haue ich sofort in die Fresse. Was wie ein Albtraum der Datenschützer klingt, soll dank FindFace tatsächlich möglich werden. Rund 1 Million Nutzer haben die App schon heruntergeladen. Eine neue App ermöglicht es, Menschen per Smartphone zu identifizieren. Jetzt ist die Frage, was ist das Recht auf Anonymität noch wert? Alle Daten von dir kann man also mit einem kleinen Foto sammeln, direkt einsehen und dich dann gezielt ansprechen. Stell dir vor, du gehst in ein Casino und bist ein internationaler Spieltischhai. Die Casino-Kamera hat dich direkt erfasst, selbst wenn du einen falschen Schnäuzer angeklebt hast. Und dann teilt man dir mit, sie dürfen dieses Casino leider nicht betreten. Ich weiß nicht, wie viele Casinos du besuchst, aber dieses Beispiel wird hier übrigens genannt in einem Artikel, den ich gelesen habe. Und das ist schon ein Hammer. Der Hype um FindFace befeuert die gesellschaftliche Auseinandersetzung, ob es im digitalen Zeitalter noch ein Recht auf Anonymität gibt und was dieses in der Praxis wert ist. Dient das eigene Gesicht künftig als eine Art Visitenkarte, die jeder ungewollt preisgibt, der den öffentlichen Raum betritt? Die skurrile App stammt aus Russland. Vorerst wird sie vor allem dort genutzt. Was steckt dahinter? Oder wer steckt dahinter? Das Prinzip hinter FindFace: Der Nutzer fotografiert mit seinem Smartphone ein Gesicht und lädt das Bild in der App hoch. Sekundenschnell durchforstet eine Gesichtserkennungssoftware sodann den Bildbestand des sozialen Netzwerks VK, eine Art russisches Facebook mit über 350 Millionen Mitgliedern. Jedes aufgenommene Gesicht wird dabei in 80 typische Datenmerkmale zerlegt, länglich oder rund, männlich oder weiblich und so weiter. Ein lernfähiges, künstliches, neuronales Netz vergleicht die Parameter und spuckt jeweils die Datensätze mit der Größenähnlichkeit aus. Konzerne wie Google setzen für vergleichbare Gesichtserkennungsprogramme eigene Serverfarmen ein. nicht Serverfirmen, Serverfarmen. Die Russen dagegen mieten einfach einen Cloud-Dienst von Amazon und ziehen dennoch der Konkurrenz davon. Wozu soll das gut sein? Was soll man damit machen? Jetzt kommen natürlich die Argumente der Nutzer. Es ist ja ein milliardenschweres Geschäft und die wollen uns Folgendes erzählen. Gesichtserkennung kann nicht nur dazu dienen, fremde Menschen auf der Straße zu identifizieren. Nein, umgekehrt soll die Technik schon bald auch helfen, die eigenen Daten einfacher zu sichern als heute. Das Argument dieser Leute ist also, Passwörter zum Beispiel sind eine Dauerplage, heißt es da. Schnell sind sie vergessen oder geknackt. Passworthasser hoffen deshalb auf Abhilfe durch Biometrie. Wer im Netz etwas einkauft, so die Idee, könnte künftig doch einfach zur Legitimation sein Gesicht in die Kamera halten. Ich sag dazu gleich meinen Kommentar. Das plant die Kreditkartenfirma Mastercard mit ihrem neuen System Identity Check, das vom Spätsommer an in Großbritannien, den USA und Kanada eingeführt werden soll. Das heißt, du hältst dein Gesicht in die Kamera und dann bist du praktisch eingeloggt. Die rechnen aber nicht damit, dass du einfach ein Foto nehmen kannst von irgendjemandem, hältst das in die Kamera und loggst dich dann in dessen Daten ein. Ist doch völlig einfach. Es ist doch viel einfacher, ein Gesichtserkennungsprogramm zu überlisten, als meiner Meinung nach ein Passwort zu knacken. Diese App ist also mit das dreisteste und auch für Missbrauch total anfälligste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wie anfällig die App aber auch für Missbrauch ist, zeigt wiederum zum Beispiel ein Pilotprojekt, das der Findface-Macher mit der Moskauer Stadtregierung vereinbart hat. Achtung! Die Behörden wollen mit Hilfe des Programms alle Bilder von hunderttausenden Beobachtungskameras in der Hauptstadt scannen und abgleichen lassen. Gesuchte, Achtung, jetzt kommt's, Kriminelle und Extremisten sollen im Passantenstrom erfasst und sofort dem nächsten Polizeirevier gemeldet werden. Der Begriff Extremist wird in Russland jedoch weit gefasst. In Moskau löst der Inlandsgeheimdienst SFB selbst die kleinste Demonstration von Oppositionellen gewaltsam auf. Den Machthabern muss die gesichtserkennungsdienstliche Automatisierung wie ein Gottesgeschenk erscheinen. Jedes eingescannte Gesicht ist ein potenzieller Steckbrief. Und auch unsere Herrschaften werden das natürlich fleißig nutzen, um zum Beispiel vor einer Demonstration willkürlich Leute festzunehmen, gegen die sie glauben, da gäbe es etwas. Bin ich voll gegen, du, finde ich scheiße, ey. Also wenn die mich dann tatsächlich nicht mehr ins Casino reinlassen würden, dann hätte mein Leben keinen Sinn mehr. Ne? Also kommt nicht in Frage. Ja, unsere Gesellschaften zeichnen sich ja nicht gerade durch einen Trend hin zu mehr Demokratisierung aus, sondern im Gegenteil zu einem Trend hin zu mehr Diktatur und autoritäre Regime. Und wenn so ein Programm einmal da ist, dann werden die das auch fleißig gegen die Bevölkerung, besonders gegen den kritischen Teil der Bevölkerung, nutzen. Das ist so klar wie die Sonne. Ich wollte nicht sagen, das Amen in der Kirche. Dann hätte ich die antiklerikale Fraktion direkt gegen mich, aber das ist völlig klar. Ich habe hier ein Lied, das heißt Stop Watching Us, also hört auf uns zu beobachten, von einem Sänger, der heißt Max. Das ist mit einer CD gekommen, die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in ihrer Frühlings-Sommer-Ausgabe beigepackt hat. Es hat mit unserem Thema zu tun. Die sollen aufhören, uns zu beobachten bzw. zu bespitzeln. Speichert jedes Wort gefecht. Ach, und da ihr gerade schon zuhört, sag ich euch, by the way. Und da schreibe ich meine letzte Mail mit von SA. ich auf den Store, den kalten, kauf mein Handy an der Tanke und bezahle es gleich in bar. Vergiss die Online-Überwachung, denn ich trag den falschen Bart. Zwang an Brief da umzuzüchten, keine Match kam aus, ich klick. Überlass euch den Gerüchten, zieh mich aus der Cloud zurück. Lauf mit Freunden kurz die Smartphones, fahr durch Deutschland kreuz und quer. Ihr mit eurer Profi-Peilung kommt da nicht mehr hinterher. Ach und da ihr gerade schon zuhört, sag ich euch mal. Hört auf, uns zu beobachten. Stop watching us. Ob das reichen wird, das einfach nur zu sagen? Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch formuliert. Also inhaltlich ist natürlich recht und wäre schön, aber das soll jetzt Aufforderung, bitte, bitte stop watching us, ne? Finde ich auch ein bisschen verdächtig. Gut, man könnte ja das weiterführen, den vorsingen zum Beispiel Don't Stop Loving Me oder so, aber das führt ja zu nichts. Ne? Also wir wollen von denen weder abgehört noch kontrolliert noch geliebt werden. Tipps. Falsche Bärte, großflächige Bärte, Clownsnasen, schwarzgetönte Brillen, riesige Hüte gegen das Gesichtserkennungsprogramm, wichtige Meldungen auf kleine Zettel schreiben, dem Freund persönlich oder durch einen vertrauenswürdigen Boten übergeben lassen und dann verbrennen oder runterschlucken. Brieftauben. Brieftauben, ja, die könnte man allerdings abfangen. Das wird die Zukunft sein, einer völlig kontrollierten Gesellschaft. Zum Schluss vielleicht etwas Humorvolles. Humor natürlich im weitesten Sinne des Wortes. Es geht um die schrägsten EM-Hymnen. Da gibt es nämlich einiges an, könnte man fast schon sagen, kriminellen Versuchen, Fußball in Musik zu fassen, beziehungsweise diesen Taumel für die Massen irgendwie attraktiv zu machen. Wer erinnert sich nicht an Udo Jürgens und die deutsche Nationalmannschaft? Hören wir da mal rein. Ich habe hier eine kleine Reportage. Die Diskografie der deutschen Fußballnationalmannschaft, die listet 5 Alben und 13 Singles auf. Ist schon nicht so richtig wenig. Und meist vor großen Turnieren hoben dann die Amateursänger im Nationaltrikot zum großen Hit an, wie zusammen mit Udo Jürgens bei diesem legendären, na, soll man sagen, Kracher zur Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Ja, da sehen wir Klinsmann. Ja, weil aber die aktuelle Generation der Spieler offenbar lieber Musik hört, statt sie selbst zu singen, müssen wir auf einen brandheißen Song dieser Herren verzichten. Erspart bleibt uns allerdings nicht, dass wir zur Europameisterschaft diverse Hymnen aus einer, na, besonders bunten Schlager- und Popszene aufgelegt bekommen. Stefan Lehnert. Songs, die sich für EM-Hits halten, gibt es viele. Was davon aber wirklich hitverdächtig ist, sagen sie uns. Der Chef der Pop-Akademie in Mannheim, Udo Dahmen. Glasperlenspiel, ihr Hit 60 Millionen Mal auf YouTube geklickt und sicher auch bald auf der Fanmeile zu hören. Und die Stimme des Ohrwurms aller Ohrwürmer, Thomas Anders. Los geht's mit vier Jungs, einem Boot und Rock'n'Roll. Weg da, hier kommt der Weltmeister. Diese Reime müssen einem auch erstmal einfallen. Für einen WM-Song ist er auch ein bisschen zu langsam. Weg da, weg da. Ich finde es ja total beeindruckend hier mit dieser Choreo. Weg da! Was immer geht, bisschen Promi, ganz wenig Bikini, ganz viel Schalalala. Wir wollen ein TV-Tor von Toto Thomas Müller. Da geht's vordergründlich um Fußball. Und die Musik. Und nicht um nackte Haut. Oder so. Achtung, jetzt wird's französisch. Zumindest so ein bisschen. Ganz Doucement. Also ein Hit wird das nicht, das sage ich schon mal ganz klar. Ich meine, auf welche Ideen Menschen überhaupt kommen. Sie dachten, absurder geht's nicht mehr? Bitteschön. Deutschland ist guter Land, Deutschland kommt ins Final. Deutschland ist guter Land, Deutschland holt das Pokal. Die tänzerischen Qualitäten ist ja nur das eine. Man kann das noch als Persiflage im Gesamtzusammenhang begreifen. Deutschland holt das Pokal. Und zum Schluss Karibik-Feeling im Stadtbus. Das ganze Land steht jetzt auf, will mit euch fiebern, verlasst euch drauf, ja schreien. Das finde ich ja ganz süß, wie er dann auch versucht, die Jacke so, Moment, gleich hab ich's. Ich glaube, wenn da jemand dran wäre, der es richtig gut durchproduziert, da würde ich fast wetten, dass das sogar in Deutschland läuft. Ja, Werner, das war's für heute. Wir müssen raus. Tschüss. Wir müssen raus, Boris, dann singe ich aber ganz kurz auch noch ein. Deutschland ist guter Land. Es ist Feierabend und die Arbeit ist vorbei. Ne? Schicht im Schacht, Schluss mit lustig, fertig. Wir haben fertig für heute. Schönes Wochenende, tschüss. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen fantastischen Samstag und einen noch schöneren Sonntag. Bleiben und werden Sie glücklich. Bis nächste Woche. Agur. saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.